Kirche fliehen. Ich steh vor deinem leeren Sarg. Warum liegst du da nicht drin? Warum liegst du nicht im Sarg? Warum liegst du nicht im Sarg? Niemand will dich wiedersehen. Ich steh vor deinem leeren Sarg. Nicht drin. Stets konnte man dich im Reichstag sehen, bei denen da im Reichstag sehen. Warum liegst du nicht im Sarg? Oh, oh, oh, oh, oh. Warum liegst du nicht im Sarg? Niemand will dich wiedersehen. Kannst du nichts mehr sagen? Stets konnte man dich im Reichstag sehen, bei denen da im Reichstag sehen. Die haben so wie du jetzt nichts zu sagen. Ist ja Zeit zum Beten. Ist ja Zeit zum Flehen. Mal niederknien, vor der Herrschaft niederknien. Ich steh vor deinem leeren Sarg und du liegst gar nicht drin. Stets konnte man dich im Reichstag sehen, bei denen, die viel reden. Es sind alles leere Worte. In Zivil und Uniform. Mir egal, die Stille schreit zum Fenster raus, in den offenen Vollzug. Wir leben im offenen Vollzug.